Jesus aber sprach zu den Hohenpriestern und Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die über ihn kommen waren: Ihr seid allzu einem Mörder mit Schwertern und mit Spangen ausgegangen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und ihr habt eine Hand an mich gelegt, aber dies ist eure Stunde und im Bach der Finsternis. Sie griffen ihn aber und führten ihn und brachten ihn in des Hohenpriesters Haus.